Erster die Israeliten zogen aus, und die ganze Gemeinschaft versammelte sich wie ein Mann von Dan bis Beerseba, auch aus Gilead, vor dem Herrn in Mizpah. Zweiter die Anführer des ganzen Volkes und alle Stämme Israels kamen zu dieser Versammlung des Volkes Gottes, es waren 400.000 bewaffnete Männer. Dritter die Benjaminiten hörten, dass die Israeliten nach Mizpah gekommen waren. Dort fragten die Israeliten, sagt uns, wie konnte diese schlimme Tat geschehen? Vierter der Levit, dessen Frau getötet worden war, antwortete, ich kam mit meiner Nebenfrau nach Gibeah in Benjamin, um dort die Nacht zu verbringen. Fünfter, die Männer von Gibeah waren feindselig zu mir und umzingelten nachts das Haus. Sie wollten mich töten und haben meine Nebenfrau so misshandelt, dass sie starb. Sechster, ich nahm meine Nebenfrau, zerteilte sie und schickte die Teile durch ganz Israel, weil sie ein Verbrechen und eine Schandtat in Israel begangen hatten. Siebter, ihr seid alle hier, Israeliten. Entscheidet nun und gebt Rat. Achter, da stand das ganze Volk wie ein Mann auf und rief, keiner von uns darf nach Hause gehen. Neunter, wir wollen nun so gegen Gibeah vorgehen, wir werden Lose werfen. Zehnter, wir werden von allen Stämmen Israels Männer auswählen, um Vorräte zu holen, damit wir mit Gibeah in Benjamin so verfahren können, wie es die Schandtat verdient, die dort in Israel begangen wurde. Elfter, so versammelten sich alle Israeliten bei der Stadt, vereint wie ein Mann. Zwölfter, danach sandten die Stämme Israels Boten durch den ganzen Stamm Benjamin mit der Frage, was ist das für eine schlimme Tat, die bei euch geschehen ist? Dreizehnter, gebt uns die schlechten Männer in Gibeah heraus, damit wir sie töten und das Böse aus Israel entfernen können. Aber die Benjaminiten weigerten sich, dem Wunsch ihrer israelitischen Brüder zu folgen. 14. Daraufhin versammelten sich die Benjaminiten aus den anderen Städten in Gibeah, um gegen die Israeliten zu kämpfen. 15. Die Zahl der Benjaminiten aus den Städten betrug an diesem Tag 26.000 bewaffnete Männer, dazu kamen 700 ausgewählte Männer aus Gibeah. 16. Von all diesen Männern waren 700 ausgewählte Männer Linkshänder, jeder von ihnen konnte sehr genau mit Steinen schleudern, ohne zu verfehlen. 17. Die Männer Israels hingegen, ohne die Benjaminiten, waren 400.000 bewaffnete Krieger. 18. Sie gingen nach Bethel hinauf und fragten Gott, wer von uns soll zuerst gegen die Benjaminiten kämpfen? Der Herr antwortete, Juda soll zuerst gehen. 19. Am Morgen brachen die Israeliten auf und lagerten sich vor Gibeah. 20. Die Männer Israels zogen aus, um gegen Benjamin zu kämpfen, und stellten sich in Schlachtordnung vor Gibeah auf. 21. Die Benjaminiten aber zogen aus Gibeah heraus und töteten an diesem Tag 22.000 Männer Israels. 22. Da gingen die Israeliten hinauf und weinten vor dem Herrn bis zum Abend. Sie fragten den Herrn, soll ich noch einmal gegen meine Brüder, die Benjaminiten, kämpfen? Der Herr antwortete, zieht gegen sie. 23. Das Volk, die Männer Israels, fassten Mut und stellten sich wieder in Schlachtordnung an dem Ort auf, wo sie am ersten Tag gestanden hatten. 24. Als die Israeliten am zweiten Tag wieder gegen die Benjaminiten zogen, 25. zogen die Benjaminiten ihnen am zweiten Tag aus Gibeah entgegen und töteten weitere 18.000 bewaffnete Männer Israels. 26. Daraufhin gingen alle Israeliten und das ganze Volk nach Bethel hinauf. Dort weinten sie vor dem Herrn und fasteten an diesem Tag bis zum Abend. Danach brachten sie Brand- und Heilsopfer vor dem Herrn dar. 27. Danach fragten die Israeliten den Herrn, denn zu dieser Zeit war die Lade des Gesetzes Gottes dort. 28. Pinehas, der Sohn Eleasars und Enkel Aarons, diente zu dieser Zeit vor der Lade. Sie fragten, soll ich noch einmal gegen meine Brüder, die Benjaminiten, kämpfen oder soll ich es lassen? Der Herr antwortete, zieht hin, denn morgen werde ich sie in eure Hand geben. 29. Israel legte nun ringsum einen Hinterhalt gegen Gibeah. 30. Am dritten Tag zogen die Israeliten gegen die Benjaminiten und stellten sich wie zuvor in Schlachtordnung gegen Gibeah auf. 31. Die Benjaminiten zogen dem Volk entgegen, wurden von der Stadt weggelockt und begannen, wie die Male zuvor, etwa 30 Männer Israels auf den Straßen zu töten, die nach Bethel und Gibeah führten. 32. Die Benjaminiten dachten, sie werden uns wieder unterliegen, wie beim ersten Mal. Die Israeliten hatten jedoch vereinbart, wir wollen fliehen, damit wir sie von der Stadt auf die Straßen locken. 33. Nun brachen alle Männer Israels von ihrem Standort auf und stellten sich bei Baal-Tamar auf. Gleichzeitig kamen die Israeliten aus dem Hinterhalt westlich von Geba hervor. 34. Danach rückten 10.000 ausgewählte Männer aus ganz Israel gegen Gibea vor, und es begann ein heftiger Kampf, der die Benjaminiten plötzlich traf. 35. So ließ der Herr Benjamin vor Israel unterliegen, und die Israeliten töteten an diesem Tag 25.100 bewaffnete Männer von Benjamin. 36. Die Benjaminiten erkannten, dass sie verloren hatten. Die Israeliten gaben Benjamin Raum, weil sie sich auf den Hinterhalt verließen, den sie bei Gibea gelegt hatten. 37. Da brachen die Männer im Hinterhalt plötzlich gegen Gibea vor. Sie zogen in die Stadt und töteten alle Bewohner mit dem Schwert. 38. Die Israeliten und der Hinterhalt hatten vereinbart, ein Rauchsignal aus der Stadt aufsteigen zu lassen. 39. Als die Israeliten im Kampf die Flucht vortäuschten und die Benjaminiten schon etwa 30 Männer Israels getötet hatten, weil sie dachten, sie sind uns unterlegen, wie in der ersten Schlacht. 40. Da begann das Rauchsignal von der Stadt aufzusteigen. Als die Benjaminiten zurückschauten, stand die ganze Stadt in Flammen, die bis zum Himmel schlugen. 41. Da kehrten die Israeliten um, und die Benjaminiten gerieten in große Angst, denn sie erkannten, dass das Unglück sie getroffen hatte. 42. Sie zogen sich vor den Israeliten in Richtung der Wüste zurück, aber der Kampf gegen sie ging weiter, und die Israeliten aus den Städten töteten sie mitten im Kampf. 43. Sie umzingelten Benjamin, verfolgten sie und töteten sie bis östlich von Gibea. 44. Dabei fielen 18.000 tapfere Männer von Benjamin. 45. Dann flohen sie in die Wüste zum Felsenrimmen. Aber die Israeliten töteten weitere 5.000 Männer auf den Straßen und verfolgten sie bis Gidom, wo sie noch 2.000 Männer erschlugen. 46. So betrug die Gesamtzahl der gefallenen Benjaminiten an diesem Tag 25.000 bewaffnete, tapfere Männer. 47. Dann flohen 600 Männer in die Wüste zum Felsenrimmen und blieben dort 4 Monate. 48. Die Israeliten kehrten zu den restlichen Benjaminiten zurück und töteten alle Menschen und Tiere, die sie fanden. Außerdem steckten sie alle Städte in Brand.